ist Gott für uns viel, für dich. Viel, viel, viel, wir warten wieder um sein. Viel, wir warten wieder um sein. Drum ja, drum ja, und singet, und singet. Mein Jesu, dein Sohn.